1 live. 4. Die und euch einen wunderschönen guten Abend hier bei 1 live 4 mit mir, Klaus 4. Ich freue mich hier in den nächsten knapp 3 Stunden wieder etliche Signale ins ewige Eis des Sektors schicken zu können. Meine Güte, seit wie vielen Wochen sage ich diesen oder ähnlich geartete Sätze eigentlich, aber sie verlieren ja im Grunde nicht an Wahrheitsgehalt. Also, Signale ins ewige Eis. Appleblim und Perverl ist hier zunächst mit dem Titel Over hier im Brandon Möller Remix. We'll be right back. Yep. 1-3-4. Wir haben eben gehört, Applebim und Perverlist, habe ich gesagt. Ein Track aus dem sogenannten Skull-Disco-Stall, also Schädel-Disco. Ja, so heißt das Label, das ich hier im Grunde schon seit Jahr und Tag immer mal spiele. Mehrheitlich allerdings mit sehr dumpfen, düsteren, toten oder begräbnisartigen Trommelsequenzen, unter die sich dann unheimliche Sub-Bässe schieben, also schon Tracks, die geeignet sind, den einen oder anderen unter die Schürze vielleicht sogar der eigenen Mutter laufen zu lassen. Davon wollte ich heute einfach mal absehen und das vielleicht mit Abstand euphorischste Stück aus dem Skull-Disco-Stall spielen, nämlich das eben gehörte Over Here im Brandon Möller Remix. Und gerade verklungen ist das amerikanische Duo Wolf and Lamb, also Wolf und Lamm. Die beiden sind nicht nur Produzenten, sondern besitzen auch das gleichnamige Label, auf dem zuletzt eine wunderschöne Nummer von Seth Troxler erschienen ist, aber auch If You Stand hier von Wolf and Lamb aus ihrer Brooklyn-EP. Ohne Brooklyn wird es auch heute in dieser Show nicht ganz gehen. Kann gefallen, wie ich finde. Ich möchte nochmal zu einem Track zurückkommen, zu einer EP, die ich bereits in der letzten Woche gespielt habe. Sie ist möglicherweise, wenn wir jetzt einfach mal diesen Monat, Februar, als Maßstab nehmen, die schönste Dub-EP, die in diesem Monat herausgekommen ist. Sie stammt von Stephen Hitchell, so heißt er bürgerlich, nennt sich aber Intrusion. Ich habe in der letzten Woche einen Track gespielt, der wie durch zahlreiche Vorhänge dubbte und irgendwie nie so richtig greifbar war. Ein überlanger Track namens Night to Remember. Ich möchte heute aus dieser Little Angel betitelten EP den Titeltrack, also gewissermaßen das Kernstück, spielen. Und dieser Track featuret den ehemals als Tiki Man bekannt gewordenen Sänger Paul Saint-Hilaire. Ich habe das schon des Öfteren erwähnt. Aus rechtlichen Gründen, die mir nicht bekannt sind, darf Tiki Man sich eben nicht mehr Tiki Man nennen, sondern jetzt unter seinem eigentlichen Namen Paul Saint-Hilaire. Der Track beginnt eigenartig rauschend. Das liegt nicht an deinem Gerät oder an sonstigen technischen Vorkommnissen, sondern das ist stückimmanent, um dieses Wort dann auch mal wieder hier benutzt zu haben. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Wir sind schon im Track drin. Little Angel von Intrusion. Genuine love, you're so divine. And oh, when things are rough, I heard you say, you said love, you said love. Deep by deep, I feel the love is on. Well, I don't wanna give my heart. I do need you beside me, Lord. People got to know, you can make my soul so right. Oh, believe me, yes, you got me this way, yeah. Your loving arms I belong, and your wish is my method. I'm gonna sweat, yeah. Wunderbar. Titeltrack der Intrusion-EP, die in diesem Monat erschienen ist, Little Angel featuring Paul Saint-Hilaire. Mit einem Bein, könnte man vielleicht sagen, stehen solche Sounds und auch weitere, die jetzt folgen werden, in der Tradition der alten Basic Channel Crew aus Berlin und ihren halligen, rauschigen Tech-Dub-Tracks. Mit einem Bein vielleicht konnte man hier auch sowas raushören wie Burial. Tatsache ist, eine ganze Reihe von Leuten sind derzeit auf der Suche, auf der fast schon fiebrigen Suche nach neuen Sounds, neuen Rhythmen. Und es ist vielleicht nicht grundlos, wenn ich hier seit Wochen und Monaten immer mal wieder auch den Namen des gebürtigen Schotten Code 9 erwähne, der Kopf des Londoner Hyperdub-Labels. Er und insbesondere viele neue junge Talente, die er an sein Label bindet, sind wirklich auf der Suche. Und da kommen oft Tracks heraus, bei denen ich mir gar nicht sicher bin, ob mir oder euch die auf Anhieb gefallen. Fest aber steht, sie sind interessant. Da gibt's zum Beispiel diesen Typen, der jetzt aber auch schon seit 2-3 Jahren Tracks macht, Zombie, der jetzt neuerdings bei Code 9 gelandet ist und der für meine Begriffe auch ein ganz neues Melodieverständnis mitbringt, das wo er sich möglicherweise auch durch Computerspiele hat inspirieren lassen, mit denen ich mich nicht sonderlich gut auskenne. Aber dieses Zischen, dieses kurze Aufflackern von Tönen, das ist ein Melodieverständnis, das mir zum Beispiel als jemandem, der sich mit Computerspielen nie groß beschäftigt hat, eigentlich fremd ist und exotisch erscheint. Aber dabei bleibt es nicht bei Zombie. Er flicht auch sehr locker mal die Rave-Hörner der frühen Jungle-Zeit ein und erinnert damit an seine persönliche Vorliebe auch an frühe Jungle-Tunes. Er dubbt so vor sich hin. Er benutzt Synthesizer oft auf sehr rhythmische Art und Weise und lässt die Tracks immer wieder so ein bisschen aus den Fugen geraten. Wer den Beat sucht, wird ihn auf einigen seiner Tracks oft nicht finden. Er hält ihn gewissermaßen im Ärmel, wie man das Ass beim Pokern gewissermaßen auch nicht sofort auf den Tisch legt. Zombie hat jetzt ein Doppelvinyl rausgebracht bei Hyperdub, also auf dem Code 9 Label, das wirklich interessant und sehr facettenreich ist. Ich biete hier als erstes mal den Spaceman an von Zombie, den wir jetzt hören werden. Let's go.

1Live4, ganz kurz zwischendurch, wir haben eben die Two Fingers gehört, zusammen mit dem Tottenham-Rapper Sway, einem der am mächtigsten beschäftigten Rapper Englands derzeit. What You Know heißt der aktuelle Track der Two Fingers. Hier im Hintergrund eine große Nummer, wie ich finde. Die Blumen gehen aber jetzt nach Frankreich, Paris, denn von dort kommt der Artist F, also nur wie der Buchstabe F, den wir hier mit Icon hören. Ganz schnell, weil ich eben seinen Namen auch schon wieder häufiger nannte, Code 9. 1Live4, ganz kurz. Wir haben Code 9 eben zusammen mit dem Producer LD und seinem Track Bad gehört. Dann aus der Scream-Kollektion, die letztens als Dreifach-Vinyl bei dem Temper-Label aus London erschienen ist. Ein sehr tranziger, euphorischer Titel von Scream, nämlich Rims. Und hier erlaube ich mir mal einen Griff zurück ins Jahr 2000 von dem Duo Alpha Omega, das damals auf Reinforced diesen wunderschönen Fusion-artigen Track New Day veröffentlicht hat. Live 4 Okay, ich möchte weitermachen mit Tracks, die hier und da früher, Reminiszenzen aufweisen an die frühe Jungle, Breakbeat, Breakcore, Happy Hardcore, wie auch immer, Ära, Anfang der 90er Jahre. Wir haben eben schon mal so Rave, Hörner, Tuten gehört, unter anderem bei Zombie. Hier habe ich einen Track entdeckt auf einer Tiger Bass Compilation, also Tiger Bass. Der Name steht nicht umsonst bei einem Label, das Kid 606 aus den USA führt und das eh schon bekannt ist für wilde Breakcore Arien und jetzt Volume 1 einen Sampler veröffentlicht, auf dem im Grunde sehr klubbige Tracks drauf sind. Also dieser hier kommt im Grunde gut. Bruce Stallion und Black Rabbit mit dem Titel 1992, der sagt natürlich auch schon alles. Hier ist er. I'm perfect timing. Ja, ja, ja. 1 Live 4. Ich war zuletzt kein sonderlich glücklicher Mann, als ich diesen Titel hier von Alien Entertainment im Matt Flores Remix nicht ganz ausspielen konnte, angemessen. Das will ich hiermit jetzt getan haben. Full Speed Ahead featured im Original noch das UK-Rap-Duo Black Canvas. Man spürt bei den Remixen von Matt Flores immer mal wieder, dass er Premium-Mitglied des ehemaligen Garage-Kollektivs Gush Collective gewesen ist. Einer seiner damaligen Kollegen Yoshino, den wir hier mit einem älteren Titel hören, nach der Gush Collective-Zeit unter Yoshino, mit einem Sänger, den ich heute schon als Paul Saint-Hilaire hier gefeatured habe. Hier zum Zeitpunkt dieser Aufnahme durfte er sich noch Tikiman nennen. Yoshino hier mit Tikiman und Guan So. You know what I mean? Different style. Just watch things up what I'm seeing. Wanna take you on a trip, but I wanna take you. Check it out. I wanna take you on a trip. Take you on a trip on a garage lift. We'll make you guanzo. Me, we'll make you guanzo. Come shine. time come. Time come, Lord. Do it in the morning, do it every time. Do it on the playground, do it in a good little style, style. Do it in a different style. 1 Live 4. Wir hören hier Gui Borato aus Sao Paulo in Brasilien, der schon vor längerer Zeit mit seinen Tracks unter anderem und vorwiegend auch beim Kölner Techno-Label Compact angedockt ist und dort vor gefühlt geschätzt 2 Jahren etwa ein Album veröffentlicht hat namens Chromophobia, an das ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann, hatte es doch mit einem wirklich überragenden Track sogar Annäherungen an den alten deutschen Krautrock, so kunstvoll war es geschichtet. Jetzt kommt im März das neue Album von Gui Borato. Vorab gibt es die übliche vorherige Auskopplung in Form einer Maxi, einer 12-Inch. Die A-Seite Atomic Soda hat mich jetzt nicht so fürchterlich berührt, aber diese Basswurme hier auf der B-Seite namens Ballroom, die finde ich ausgesprochen gelungen und bin entsprechend neugierig darauf, was Gui Borato ansonsten noch im März auf seinem neuen Album wird anbieten können. Ich möchte nochmal, irgendwie ist das so ein Fimmel heute von mir, auf die Zeit so die Frühphase der Jungle-Musik Anfang der 90er Jahre zurückkommen. Viele Leute, die heute ganz andere Musik machen, sind mit diesem Sound groß geworden und auf die ein oder andere Art und Weise blitzt das natürlich immer mal wieder durch. Auch bei dem Dubstep-Artist Elemental, von dem wir jetzt einen sehr ungewöhnlichen Track hören werden, der einmal mehr mit seinen hochgezogenen Strings im Break, der dann gleich kommen wird, aber auch mit einigen sehr gelungenen Breakbeat-Passagen eben an die frühen 90er Jahre anknüpft. Strange Brew ist der Titel von Elemental, den ich auf seiner aktuellen 12-Inch Pissed On gefunden habe. Hier kommt er. We'll be right back. Mars Eve vortex cooking. When I step in the cloud, I funk it up like Benussi. Have you on some radio shit? Scared to say pussy. Woody like James, I'ma hit her with the no looking. Technology, plastic bags full of cookies. Step back, my sneakers are too fresh to play pussy. Robot cottage beats make the girls shake they squishy. Chicks sweat they weave out, tired of looking pretty. Vortex got a plethora of rhymes like kissing. Run circles around your own piece until you get dizzy. Put your hands in the air, shake your titties if you with me. Don't rock it, don't stop, stay fly to the next city. Make the floor so hot, it'll melt your soul. Will I be grinding on rumps from the case to the pole? I got a tank thong fetish, all that glitters is gold. And she got him in purple crotch, the color of purple slot. Put him off with my eyes, I just couldn't get enough. Lip gloss popping, fuck from a powder pop. Get you high without cess, like you smoked a powder pop. Buffalo girls in the house, I think it's time to round them up. Club kids getting loose in here. Yes, we run them up. Clap your hands to the beat like you ready to pass the Dutch. Cerebral vortex, freshest kids of the deluxe. Ghetto tech as fuck, I got the glory and the tux. Hurts you feeling so bad, how you saying like sucks? My laces look like lasers when I'm tearing it up. Like, what up, Berlin? She said, what up? Vortex and robot cash, we fucking shit up. That's right, that's how we doing it. We're turning it down, man. We'll have to make another run with this one. Shit that you need for your mental state. It's very necessary. Yeah. Shut up. Have you sweating bullets? I said shut up. Vortex cookies. Live 4 von Robert Koch zu Sichtbeton. Ich wurde nicht geboren, um zu malochen. In viel zu vielen Büros sah ich viel zu viel Tote. Hinter den Schreibtischen und den Screens. Eine ganze Generation flieht ins innere Exil. Erinner dich ans Ziel, diesem Traum deiner Jugend. Wolltest Traumfahrer werden oder nur Schuster? Doch die Schwerkraft hat mehr Macht über dich gewonnen, als dir lieb ist. Du wiegst eine Tonne und du kommst kaum hoch. Würdest lieber liegen bleiben, doch brauchst das Brot. Würde zahlt keine Miete und keine Rechnung. Also lächel deinem Chef nett zu. Der Terror der Verfügbarkeit schick's mir per Mail. Prügel dich zur Heimarbeit, wem nützt es mehr? Es mag stimmen, dass ich mich zu sehr vergrabe. Also geh ich raus, denn Verdrängung ist mein zweiter Name. Ich will frei, frei, frei sein. Doch die Zwänge engen mich ein. Ich möchte doch nur frei, frei, frei sein. Doch ich bleibe wie die meisten, damit ich mir was leisten kann. Ich will frei, frei, frei sein. Doch die Zwänge engen mich ein. Ich möchte doch nur frei, frei, frei sein. Eigentlich soll ich drauf scheißen, doch so werde ich kein reicher Mann. Ah.

1Live4, dieser Heavy Bass Abenteuerspielplatz hier stammt einmal mehr von Harmonic 313, den ich hier schon mehrfach gespielt habe, Mark Pritchett, mit Musik aus dem neuen Album, das wirklich fantastisch ist, When Machines Exceed Human Intelligence. Davor, das war für mich eine absolute Überraschung, ein guter Bekannter hatte mir vor einiger Zeit bereits die insgesamt 50. Veröffentlichung eines mir bis dato nicht bekannten Labels aus Bochum zugespielt. 12 Records begeht entsprechend diese 50. Veröffentlichung mit vielen angegliederten Künstlern, darunter die Hip-Hop-Crew Sichtbeton, die sich im eben gehörten Beitrag bzw. Track Frei sein sehr Sichtbeton-artig um neue, futuristische R&B-Strukturen bemüht und das für meine Begriffe großartig tut. Sichtbeton mit ihrem Sampler-Beitrag und Frei sein. Davor haben wir gehört Robert Koch mit seiner neuen Maxi und dem von mir fälschlicherweise nach Schweden zuletzt verorteten Rappers Cerebral Vortex, der in Wahrheit aus San Antonio kommt. Wir hören ihn hier noch einmal von seiner aktuellen Maxi Kitty Cat EP. Birds and blokes. Okay, blokes. Birds, blokes, guns and roses and bullet smoke. Birds, bees, blokes, guns, roses and bullet smoke. Bells ringing, last day of the semester. Life is love, plus a party like fiesta. Exchange numbers, conjugal visit. Summertime cut buddies, can you dig it? A little something to break up the monotony. Our invitation, just a break between your knotnies. Let my birds pay a visit to your bumblebees. No disrespect, I'm coming to you humbly. New beginnings, nothing more attractive than intelligent women. Main course with the trimmings, is that the lemon? My taste acquired, wear my ass caught like a bow tie for sexual desire. You play mini, and I'ma light your fire. Guns and roses, let's rock more like Kaiser. Premeditation, how can I surprise her? Just being me does fine, so we ciphered. See our power, forget the rest in fact. Strip it to the bare, simple chit chat. Light conversation, like where you chill at? And can I meet you there? And how you like to get peeled back? Not accustomed to the bluntness, she like Millsaps. Dudes that shot retailing, where the right size fitted hat. I'm straightforward, forget all that pity pat. I'm trying to jump your bones before we get past this doormat. Shamak is set, exceed the what you expect. Fashionista plus an all-around sex van. Black pantyhose, compliment the fishnets. Topped off with a raspberry beret. Gave her the kiss of life, like Haddon full of Sade. Then I climbed up her scenic palisades. Let's make a compromise. Willow Walker, tackle the factory type thighs. National Geographic Explorer as I enter through her eyes. She wanted love like Moni. Tried to get to my heart through my stomach, but I wasn't really hungry. Besides, you were supposed to just call when you were lonely. Trying to attach dreams, but I'm far from the puppet. Tell you what you want to hear to get to that Nantucket. She grabbed my Gabriel Reese, pulled me by the bucket. Told me to unbutton my fly so she can suck it. Then she said, psych, we're gonna do it in the mental. Threw on all the noise instrumental. Ready for the test, number 2 lead in my pencil. Horny like we devil, it's ready to get simple. Reached up for the mantelpiece to light the candle. I couldn't wait, jumped the gun, reached for a handle. Started taking off her clothes with plans to leave on the vandals. Walked my fingers on the sand like I with new sandals. She grinded on my love muscle, we hop like camels. Tell me what you want me to do, like Tavin Campbell. Sugar walls calling, time to dismantle. Inject my cassette inside of a tape deck. The dirt cell tight, fiending for my radio back. Everlasting sex, legs spread, feet to the sky. Airbrush nails pierced through my chest. She started shaking, then she purred like an exotic lioness as she reached climaxation. Sega. you drop your signs, you're better than me. And that's cool with me. That's cool with me. Yeah, yeah. Baby, grind, algorithm, cute eyes and butt. Michael Digit, creator and creator, not a hater. I need you now, not later. Alpha and Omega, Timbuktu and Sega. Ooh. Baby, grind, algorithm, cute eyes and butt. Michael Digit, creator and creator, not a hater. I need you now, not later. Das ist Musik hier von dem deutschen Producer Lawrence. Divided heißt der Titeltrack seiner neuen Maxi, der einmal mehr belegt, wie spannend, abwechslungs- und vor allen Dingen handlungsreich eine gute Techno-Hausnummer sein kann. Viele Motive, die er mal entwickelt, zurückzieht, dann später wieder so oder so ähnlich auftauchen lässt. Ist ein wunderbares Spiel mit Ideen, die den Track allerdings, wie auch andere Werke bei Lawrence, nie überlastet scheinen. Lawrence mit Divided. Ich schau mal auf die Uhr, wir haben noch 2 Minuten, dann die Infos, dann geht's hier weiter mit 1 Live 4. Wenn es in den letzten Jahren oder wenn sich in den letzten Jahren so etwas wie ein Klassiker entwickelt hat, möglicherweise für alle Ewigkeiten, da muss ich gestehen, ist es möglicherweise das Lied Young Folks von Peter, Björn und John, das in allen stilistischen Kategorien quer durch alle Linien immer wieder neu gecovert wird. Jetzt habe ich hier eine neue Version entdeckt von Dawn Landes, die ich gerne bis zu den Infos spielen würde. Hier ist Young Folks. Young Folks. Mit Sebastian Ilo Mitternacht. Merkel schließt Verstaatlichung der Hypo Real Estate nicht aus. Unglücksmaschine in den USA wurde von Autopilot gesteuert und das Wetter macht die Straßen glatt. Der Bund strebt eine stärkere Kontrolle über die angeschlagene Immobilienbank Hypo Real Estate an. Das sagte Bundeskanzlerin Merkel am Abend im ZDF. Sie schloss auch eine Enteignung der Bank nicht aus, auch wenn dies das letzte Mittel sei. Die Rettung der Hypo Real Estate muss nach Merkels Worten für den Staat und den Steuerzahler möglichst günstig ablaufen. Bisher unterstützt der Bund die Bank mit mehr als 100 Milliarden Euro. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Rüttgers versucht in den USA, die Lage der deutschen Autoindustrie zu verbessern. Dazu reiste er am Mittag in die Staaten, wo er sich unter anderem mit der Führung des Opel-Mutterkonzerns General Motors trifft. Vermutlich wird Rüttgers auch über eine Landesbürgschaft für das Opel-Werk in Bochum verhandeln. Allein in Nordrhein-Westfalen arbeiten über 23.000 Menschen für die angeschlagenen US-Firmen Ford bzw. die GM-Tochter Opel. Im Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz vor 3 Tagen in den USA sind weitere Details bekannt geworden. Nach Angaben der Ermittler wurde die Passagiermaschine zum Zeitpunkt des Unglücks per Autopilot gesteuert. Das widerspreche den Regeln der Luftfahrtbehörde, wenn es gleichzeitig Probleme durch Vereisung gebe. Die Auswertung des Stimmenrekorders hatte vorher ergeben, dass Tragflächen und die Cockpitscheibe vereist waren. Das Flugzeug war im US-Bundesstaat New York auf ein Wohnhaus gestürzt. 50 Menschen kamen dabei ums Leben. In der ersten Fußball-Bundesliga muss Borussia Dortmund weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr warten. Gegen Abstiegskandidat Cottbus spielte Dortmund zu Hause nur 1:1. Außerdem ist es Bielefeld nicht gelungen, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. In Hamburg verloren die Bielefelder mit 0:2. Und in der zweiten Liga gab es am Nachmittag 3 Spiele mit NRW-Beteiligung. Aachen gegen Nürnberg 6:2, Augsburg gegen Duisburg 1:1 und 1860 München gegen Aalen 2:1. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht bringt Schnee und Regen, dazu können die Straßen glatt sein. Die Temperaturen liegen kaum über dem Gefrierpunkt. Der Tag beginnt dann trüb mit Nebel und immer wieder kann es regnen, weiter oben auch schneien. Das Ganze bei höchstens 3 Grad in Lippstadt, 5 in Kamen und Mönchengladbach kann 6 Grad schaffen. Stauschau. Keine Staus, aber es schneit teilweise heftig und die Straßen sind glatt. Fahrt vorsichtig. Eins live. Vier. Okay, wenn ich auf die bisherigen 2 Stunden dieser Show zurückblicke, dann waren da vielleicht einige Tracks mit vielleicht etwas ungewöhnlichen, ungewohnten Sounds und Rhythmen oder Rhythmuskombinationen dabei. Die Kunst des Geräusches hier und da deutlich hörbar. Wie heißt es so schön? Irgendwas passiert immer, irgendwas Neues. Something always happens. Mich bewegt das, mal zurückzugreifen auf einen Titel von Art of Noise, den wir hier im Remix von Doc Scott hören aus dem Jahr 96 ist das schon gewesen, also 13 Jahre alt. noise. Live hier. Ich mache einen ganz kurzen Break hier. Eben nochmal, das sage ich, Art of Noise mit Something Always Happens im Doc Scott Remix. Und dann haben wir hier gerade Erland Oje gehört mit seiner, ich sage einfach mal, immer noch etwas neueren Band, The Whitest Boy Alive, der Berliner Band. Als ich Erland Oje, ich habe ihn schon häufiger gesehen, zuletzt gesehen habe, das war im Sommer vergangenen Jahres auf dem Melt Festival. Da stand ich da zum wiederholten Mal ganz verzückt vor der Bühne und fragte mich, wie groß ist der Kerl eigentlich? Könnte es sein, dass der am Ende eine Länge von 2,30 Meter hat? Ich war mir nicht sicher. Fakt ist, er ist extrem schmal. Und dadurch nicht zuletzt wirkt er extrem lang. Und die Art und Weise, wie Erland Oje über die Bühne hüpft mit seiner Gitarre, erinnert an eine Kombination, und ich sage das wirklich aus purer Sympathie ihm gegenüber, erinnert an eine Kombination aus junger Giraffe und Känguru. Das sieht so lieblich aus und man mag den Typen, und er wird auch für jede Bewegung, die er auf der Bühne macht, jedes Hüpfen, jedes animierende Hüpfen, allein dafür wird er und wird die Band schon frenetisch gefeiert. Es gibt Auftritte in der jüngeren Vergangenheit von The Whitest Boy Alive, die sind hinsichtlich ihrer Energie und dessen, was rüberkommt, unfassbar. Jetzt erscheint in 12 Tagen das neue Album, das heißt Rules. Vorab gibt's einmal mehr diesen wunderschön reduzierten Disco-Funk-Pop 1517, den ich hier gerade gespielt habe. Zur Erinnerung, Erland Oje, wirklich eine sehr markante Persönlichkeit, der vor einer ganzen Reihe von Jahren noch als eine Hälfte der Kings of Convenience eher folk-orientierte Songs noch von Norwegen aus produzierte und viele damals animierte, einen Schlussstrich unter das entsprechende Jahr zu ziehen, der da hieß Quiet is the New Loud, also Ruhe ist die neue Lautstärke. Er hat tatsächlich eine ganze Lawine von akustischen Sachen losgetreten, verblüffte aber in der Folgezeit durch sehr kurios anmutende DJ-Sets, wandte sich dann entsprechend auch zusehends der Elektronik zu und ist jetzt eben, wo er in Berlin wohnt, bei einer Band gelandet, die er natürlich gegründet hatte, The Whitest Boy Alive, deren Musiker teilweise vorher überhaupt kein Instrument spielen konnten, der Bassist etwa, der so unheimlich perfekt auf der Bühne wirkt. Ich habe mit ihm mal nach dem letzten Konzert gesprochen und er hat mir gesagt, er wäre als absoluter Newcomer in diese Band gestoßen und hätte das da alles gelernt. So viel mal zu The Whitest Boy Alive, jetzt zu einer Band, die ich hier auch als absoluten Special-Tipp der heutigen Sendung behandeln möchte. Band ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, es ist ein Duo aus New York, das heißt Asobi Sexu. Hush ist das Album, das jetzt in diesen Tagen erscheint. Hinter dem Duo stecken James Hanna, der die Gitarre spielt und ein bisschen Stimme macht. Dazu die unheimlich stimmlich charismatische Japanerin Yuki Chikudate, die aber nicht nur singt, sondern auch die Keyboards beisteuert. Und heraus kommt ein wirklich entrückend schöner, geradezu kosmischer Sound, der viele vielleicht auch an Sachen aus den 80er Jahren erinnern wird, zum Beispiel vom 4AD-Label, der mich aber hier und da auch an die gleißende Schönheit einiger Tracks der New Yorker Band Gang Gang Dance, wenn man mal einen zeitgenössischen Vergleich wagen will, erinnert. Das ist ein hinreißend schönes Album mit wunderschönen harmonischen Wechseln, mit super Harmonien. Was rede ich hier groß? Hören wir uns doch einfach mal aus Hush, erschienen auf dem One Little Indian Label, einen Track an, nämlich den Titel Menome, was immer das auch bedeuten mag. Hier ist Asobi Sexu. To a heavy wooden door. the needle's eye is winking, closing on the pore. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in. We gotta get in. Wunderbar. 1 Live 4. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Minuten lang Tracks gehört mit großen Schichten, sehr ambitionierte Angelegenheiten. Das ging los mit Asobi Sexo und endete gerade ebenfalls in New York bei Telepath mit dem Titel Michael aus ihrem Dance Mother Album. Dazwischen habe ich 2 Titel gespielt. Also wenn ich irgendwann hier mal nicht mehr sein sollte oder was auch immer, die Leute sollen sagen, er war ein hardworking man. Ja. Also ich will damit sagen, dass ich 2 Titel in ein und derselben Kombination mehrfach spiele, das vermeide ich tunlichst. Aber in diesem Fall muss ich gestehen, dass ich sowohl das Animal Collective mit In the Flowers wie auch die alte britische Prog-Rock-Band Genesis mit dem 1974er Titel Carpet Crawlers in dieser Kombination vor wenigen Tagen hier schon bei 1 Live ebenfalls mal gespielt habe. Ich bin einfach der Meinung, diese beiden Tracks sind auf mysteriöse Art und Weise verschwistert. Zunächst fiel mir die verblüffende Parallele zwischen den Gesangshooklines auf. Dann habe ich aber beim Hören der alten Genesis-Nummer auch festgestellt, dass auch die mit diesen perlenden Sounds ankommt, die natürlich nicht auf Loops basiert, das war damals technisch noch nicht möglich, die aber durchaus auch musikalisch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem hat, was In the Flowers von Animal Collective, die im Übrigen im März auch auf Deutschland-Tournee kommen, ausmacht. Also Animal Collective und dann Genesis mit Peter Gabriel, Carpet Crawlers, Telepath. Ich habe in der abgelaufenen Woche eine Band aus New York gesehen. Wir bleiben noch ein paar Minuten da. Die Creaky Boards. Diese Gruppe hatte für mich persönlich eine ganz lustige Vorgeschichte. Ich hatte vor etwa einem Jahr mal eine französische Band gespielt, die French Cowboys, mit einer Sängerin namens Lisa Lee Lund. Und irgendwer sagte, diese Lisa Lee Lund sei die kleine Schwester der Hermann Düne Brüder. Das konnte ich nicht recht glauben, die war mir irgendwie nicht gewährt. Ich habe im Internet so ein bisschen recherchiert und bin dann auf der MySpace-Seite von Lisa Lee Lund gelandet, wo sich zeigte, tatsächlich ist sie mit den Hermann Düne Brüdern, verschwistert. Aber nicht nur das. Auf ihrer MySpace-Seite rührte sie auch auf wirklich rührende Art und Weise die Werbetrommel für einen New Yorker Musiker. Sie lebte nämlich just zu dem Zeitpunkt da, die Lisa Lee Lund, für einen New Yorker Musiker, von dem ich noch nie gehört hatte. Ihre Worte waren so begeistert, es klang so begeistert, dass ich gedacht habe, klickst du mal weiter. Viele von euch werden das kennen. Man will eigentlich nur 10 Minuten sich bei MySpace herumtreiben. Am Ende guckt man auf die Uhr und es ist Mitternacht. Es sind ein paar Stunden vergangen. Also diese Gefahr gewärtig, habe ich das dann trotzdem gemacht, bin auf der Seite von David Dies gelandet. Hab mir seine Musik angehört und war vom Fleck weg restlos begeistert. Tat dann auch etwas, was ich normalerweise nicht tue, hab mir nämlich einen seiner dort angebotenen Tracks runtergeladen und auch hier bei 1 Live gespielt. Was ich üblicherweise nicht tue, weil die Soundqualität, ihr werdet das wissen, bei MySpace jetzt nicht so prall ist, dass man das hier unbedingt spielen müsste. Aber gut, ich hab's getan. Ich war begeistert. Das muss wohl irgendwer gehört haben, der dem Darwin Dies das erzählt hat, sodass dann später bei Darwin Dies auf dessen MySpace-Seite der Hinweis kam, ein Radiojournalist aus Deutschland würde seine Musik spielen und hätte ihn, Darwin Dies, über Dies live bei einem Konzert an der Ostküste gesehen. Das war der letztere Teil, war natürlich zusammengelogen, aber Tatsache ist, ich schätze diesen Darwin Dies seit dieser kuriosen Begegnung auf MySpace über alle Maßen. Und um jetzt auf den Punkt zu kommen, dieser Darwin Dies, das war mir gesteckt worden, ist ein Mitglied der Brooklyn-Band Creaky Boards, die jetzt vor wenigen Tagen im Kölner Club Tsunami unter anderem gespielt hat und die ich dort gesehen habe, mit ihrem Album Brooklyn is Love. Eine ganz, ganz reizende Band, die sich auf diesem Album in so Beach Boys-artigen, psychedelisch-surf-artigen Tracks ergeht. Dann habe ich hinterher auch mit Darwin Dies nach dem Konzert gesprochen, ihm gesagt, hallo, ich bin der Mann von deiner MySpace-Seite. Wir kamen ins Gespräch und es zeigte sich, die Gruppe hatte aus ganz eigenem Antrieb 17 Auftritte organisiert über Freunde und Freundesfreunde in Europa, den Großteil davon in Deutschland. Sie haben in kleinen und kleinsten Läden gespielt, in der Goldkante in Bochum, In Castrop-Rauxel ging's los und am nächsten Tag nach dem Tsunami-Konzert, sollte sich herausstellen, spielten sie in Wetzlar bei einem Typen namens Siegbert. Und das war dann auch wieder lustig, denn der Club da in Wetzlar, dem dieser Siegbert gehört, ich habe den Clubnamen selber gerade nicht auf der Pfanne, ist erwiesenermaßen der Lieblingsclub von Hermann Düne, wo sie bei aller nur denkbaren Gelegenheit absteigen. Nun gut, habe ich mir gedacht, jetzt spiele ich einfach mal wieder diesen überragenden Song von Darwin Dees, der so regulär noch gar nicht veröffentlicht ist und der auf genialischer Art und Weise so ein Bindeglied sein könnte zwischen Beck und Strokes, wenn man so will. Darwin Dees hier mit dem Titel Radar Detector, für mich ein absoluter Clubhit. You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding dong ditch a televangelist. It's only been a week, but I know that you are mine to keep. A radar detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I. Detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. You are always looking out for me because. Detector. I drive 1,000 miles an hour and I won't go on and on and on and you are always looking out for me. Mit seinen Zottelhaaren sieht der nach meiner Schätzung 19-20-jährige Darwin Dees sehr originell aus. Tanzen kann er unfassbar gut, auch in seinen Videos, die man bestaunen kann. Und er schreibt sich D-E-E-Z, Darwin Dees. Die entsprechende Plattenfirma lässt bezüglich der nächsten Band verlauten, diese Band sei die New Yorker Antwort auf die Schotten von Las Vegas. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ein überragendes Album, das ich hier an dieser Stelle auch einfach mal platzieren möchte. The Pains of Being Pure at Heart, so heißt die Band hier mit ihrem selbstbetitelten Album. Musik daraus. 1 Live 4. Vor wenigen Tagen ist eine Compilation erschienen mit dem Titel Typhoon, zusammengestellt von dem Italiener Beppe Loda. Der ist vor mehr als 20 Jahren, fast 30 Jahren DJ dieser Diskothek Typhoon irgendwo in Italien. Leider ist der Laden hier im Beiblatt nicht verortet worden gewesen. Als ehemaliger DJ der Typhoon Disco ist Beppe Loda nun hergegangen und hat den typischen Sound, den Typhoon Sound von Anfang der 80er Jahre auf eine Compilation gebannt, die richtig gut geworden ist. New Wave Space Disco, wenn man so will, aus den beginnenden 80er Jahren, unter anderem mit einem Beitrag gerade gehört von Modern English, Live in the Glad House. Schlicht und einfach Typhoon, So heißt dieser Sampler, zusammengestellt von Beppe Loder, aus dem ich hier diesen Titel gespielt habe. Ich kann das alle in Ruhe sagen, sehr spacig nämlich geht der schlussendliche Track der heutigen Show los. Er stammt von The Mole, wer immer das auch sein mag, heißt For the Lost, Titeltrack der jetzt gerade erschienenen neuen Maxi, auf dem Prinz-Thomas-Label international erschienen. Und ich möchte die Gelegenheit hier auch nutzen, mich bei dir und euch zu bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche allen eine friedliche, angenehme, schöne, gesunde Woche und würde mich natürlich ausgesprochen freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit hier wiederhören könnten, vielleicht schon am nächsten Sonntag. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao, ciao, ciao.